Sie werden sich gar nicht drum kümmern müssen, den Saal zu füllen. Man wird sich um die Plätze reißen. Man sollte nur diejenigen reinlassen, die sich von dem Geschehen auf der Leinwand auch wirklich bewegen lassen. Also gut, Fräulein. Sie werden Ihr Kino heute Abend für eine Privatverführung schließen. Platz 5. Cinderella von Kenneth Branagh. Ella, Liebes. Ja, Stiefmutter. Oh, so musst du mich doch nicht nennen. Madame reicht völlig. Es war einmal. Es war einmal eine Zeit, als die Kino- und die Fernsehschauspieler in vollkommen unterschiedlichen Ligen kämpften, spielten und verdienten. Und es kann als die Ausnahme von der Regel gelten, dass beispielsweise Megastar Bruce Willis nach 4 Jahren Serienfrohn in Das Model und der Schnüffler 1987 mit Blind Date den Sprung auf die große Leinwand schaffte. Heute gibt es diese klare Grenze zwischen Fernsehen und Kino nicht mehr. Die Stars aus den TV-Serien Downton Abbey und Game of Thrones, Lily James und Richard Madden, spielen in Kenneth Branaghs Cinderella-Adaption selbstverständlich an der Seite der Kinostars Cate Blanchett und Helena Bonham Carter. Veränderte Seh- und Rezeptionsgewohnheiten haben's gerichtet. Nebenbei gesagt, der Satz »Fernsehen gucke ich überhaupt nicht«, der vor ein paar Jahren intellektuell noch was hermachte, vorbei ist es damit. Es wäre schon gut, für die Bildungsreputation über den Serienkosmos informiert zu sein. Übrigens ist Branaghs Aschenputtel-Adaption ziemlich schön. Weg mit den Bubbleguns! Platz 4. Oder ich pfusch hier rum an dem Gravitationsdingens. Home von Tim Johnson. Sie blufft nur. Sie kommt unmöglich ran an das Gravitationsdingens. Neue DreamWorks-Animation. Außerirdischer Außenseiter tut sich mit Außenseitermädchen, in Klammern menschlich, zusammen, um am Ende ihre Mutter zu finden und ebenso am Ende die bösen Aliens, die die guten Aliens auslöschen wollen, zu besiegen. Viele Witze, viele Effekte, perfekte Animation und so weiter. Platz 3. Shaun, das Schaf, der Film von Mark Burton und Richard Stasek. Auch schon wieder 15 Jahre her, Leute, die Zeit. Als Shaun, das Schaf, sozusagen wie Phönix aus der Knetmasse im Kurzfilm Wallace und Gromit unter Schafen das Licht der Filmwelt erblickte. Von der Hauptfigur einer Fernsehserie, ja, man möge sich bitte wie eben gehört an den guten Bruce Willis erinnern, zum Star eines Kinofilms. Alle Achtung. Shaun und seine gekneteten Kumpelschafe retten den Bauern, der sein Gedächtnis verloren hat, in einem fulminanten Feuer von Stop-Motion-Animations-Slapstick aus der Stadt. Entzückend. Platz 2. Der Nanny von Matthias Schweighöfer und Thorsten Künstler. 2010. Schweighöfers Regiedebüt What a Man. 2013 Schweighöfers Schlussmacher. 2014 Schweighöfers Vaterfreuden. Und nun, 2015, eben der Nanny. Reden ist und das Schweigen. Ich entscheide mich für Gold. Platz 1. Fast and Furious 7 von James Wan. Es war einmal ein Franchise, das die Kassen klingeln ließ und von Auto-Junkies handelte, die sich mit irgendwelchen dazugepackten Krimi-Plots abquälten. Aber im Kern ging es um Geschwindigkeit, kinetisches Kino. Vin Diesel und Paul Walker waren die Stars, denen die Fast and Furious-Reihe eine solide Berühmtheit bescherte. In der Zeit der Dreharbeiten zu Teil 2 starb dann Paul Walker bei einem Autounfall. Das darf nun einfach nicht sein, was es eben auch kostet, so einen halbfertigen Film endgültig abzubrechen. Es war einmal eine Technologie der bewegten Bilder, die die Frage von Original und Fälschung, und gerne sei hier an dieser Stelle auch noch an einen Stinkefinger gedacht, diese Differenz zwischen Realität und Schein grundsätzlich ad absurdum führte, denn Paul Walker wurde für die fehlenden Szenen von Fast and Furious 7 digital im Film, tja, man muss es wohl so nennen, er wurde erschaffen, noch besser, er wurde zurück ins Leben gerufen. Das Kino, das Filmemachen immer schon ein Schöpfungsvorgang war, gut, aber bei der perversen Reanimation von Paul Walker für Fast and Furious 7 empfinde ich ein unheimliches Schaudern, Grenzüberschreitung. Ein Albtraum wird wahr, von dem der Science-Fiction-Film immer schon erzählte. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Schluckst du die rote Kapsel, und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus.